nach der Zeit von jedem anderen auf dieser Welt. Ja, ich begrüße euch alle herzlich zur heutigen Sitzung des Team Polgef. Wie immer natürlich Dienstagabend. Gehen wir kurz zu den Formalia. Wir haben um 20 Uhr angefangen. Protokoll. Die Biscara ist ja nach wie vor im Urlaub. Jetzt ist die Frage, wer sich bereit erklären würde. Falls jetzt niemand hier schreit, dann würde ich da kollaborativ eintragen. Und wir müssen alle gucken, dass wir unseren Kram reinschreiben. Niemand? Och kommt, Kinders. Das ging doch letztes Mal auch. Das, was wir gemeinsam gemacht haben, ja klar. Nein, das letzte Mal hat es einer gemacht, nämlich Thomas. Der ist heute Abend aber nicht da. Stimmt, dazu kommen wir noch. Ja, gut, dann ist das so. Ich werde dann mal gucken, dass ich selber ein Hauptaugenmerk mit drauf habe. Ich habe ja dadurch, dass Gara normalerweise ja mit mir in einem Zimmer sitzt und mit mir moderiert, ein Gefühl dafür, wie es sein sollte. Ansonsten Protokoll alle. Moderation würde dann ich übernehmen, wenn keiner bösartig aufschreit. Und für die Aufzeichnung sehe ich gerade eben schon die von Bauerjob laufen. Das heißt, da können wir ihn heute als Verantwortlichen wohl eintragen. Guti, Top 0 Organisatorisches. Gibt es Organisatorisches? Gibt nichts Organisatorisches. Top 1 laufende Projekte. Ja, genau, bundesweite Teamwochen. Das ist blöd, mein Bildschirm ist so hell. Ich sehe immer nicht, ob etwas vorher ohne Farbe ist oder neu. Dann gebe ich jetzt wohl erstmal an Michael. Ja, gerne. Also Olaf hatte schon einiges eingetragen. Ich habe ein paar Sachen eben noch nachgetragen. Zum einen die Themenwoche haben wir jetzt geplant vom 31.10. bis 8.11. Das schließt zwei Wochenenden ein. Hängt damit zusammen, dass das Logbuch, das jetzt in der Herstellungsphase ist, halt versendet werden muss an die Landesverbände. Die müssen das an die teilnehmenden Gliederung verteilen. Und damit da einfach genug Zeit ist für Postversand etc., ist es schwierig, vor dem 31.10. das zu machen. Also das ist die Woche, die wir jetzt planen. Des Weiteren wollen wir am 8.10. im Dicken Engel einen Infoabend machen zu dieser ersten Themenwoche Open Antrag. Dort wird vorgestellt zum einen der Flyer zu Open Antrag, das Logbuch zu Open Antrag und der Entwurf einer Pressemitteilung, Ankündigung für die lokalen Medien. Des Weiteren sind wir natürlich gespannt auf Fragen, Anregungen. Unter anderem wollen wir auch diskutieren, welche Aktionen kann man in der Themenwoche geschickterweise machen. Infostand ist klar, vielleicht fallen uns noch weitere Sachen an. Also ein offener, ich denke relativ lockerer Informationsabend zu dieser ersten Themenwoche. Ich habe vorhin nochmal an die Landesverbände PolGFs oder wenn die nicht ausgewiesen sind in den Verbänden an die 1Vs, einen Hinweis geschickt auf den 8.10. mit der Bitte, das über die Mailinglisten dann auch in den einzelnen Landesverbänden bekannt zu machen. Ja, Finanzierung des ersten Logbuches ist klar. Bisher haben sich beteiligt Thüringen, Sachsen, Bayern und Brandenburg. Andere LVs in der Entscheidungsphase. Und ich hoffe, dass letztlich jeder LV einen kleinen oder dann liefert zu der Finanzierung der anderen Logbücher, die noch anstehen. Und nochmal die Bitte, wir hatten ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass Themenvorschläge für die zweite Themenwoche durch die PolGFs gemacht werden sollten, mehrere Themenvorschläge, bitte an mich senden. Ich selbst bin in der Woche vom 12. bis 16. Oktober im Ausland, 17. dann wieder da. Ich würde dann eine kleine Statistik machen und das an den Bund weiterleiten. Wir können das gerne auch in der Team-PolGF-Sitzung nochmal diskutieren, wie das weitere Verfahren ist. Idee ist ja, dass wir die drei Themen, die am meisten genannt werden, dann den Mitgliedern zur Abstimmung stellen. Und ich hoffe, dass ihr das bis zum 17. schafft oder die PolGFs, weil so langsam müssen wir das zweite Thema denn auch vorbereiten. Fragen soweit? Ja. Ja, gerne. Also irgendwie Wie sieht denn so ein Logbuch aus? Also gibt es schon so eine Übersicht, was es sein soll, und kann man sehen, bevor man es bestellt, oder also so eine Vorab-Aussicht oder sonst wie? Also ja, wir sind, oder Stefan Müller macht es ja mit seinem Team, soweit, dass wir am 8.10. den fast fertigen Entwurf vorstellen. Wenn dann noch Vorschläge kommen, kann man da noch Änderungen vornehmen. Also bis dahin ist das dann im Prinzip fertig, dass man das vorher sehen kann. Letztlich sind es 16 Seiten speziell zu diesem Thema. So aufgearbeitet, dass es einmal eine Information ist für die teilnehmende Gliederung, natürlich auch für Bürger, die reingucken wollen, aber insbesondere auch geeignet ist, um Medien für das Thema zu interessieren. Das ist ja eine der Ideen, dass die Landesverbände oder Gliederungen auch ihre Medienvertreter informieren. Okay, und meinst du, du kriegst es hin, bis dahin irgendeine Wiki-Seite zu erstellen? Die Wiki-Seite gibt es schon zu dieser Themenwoche Open Antrag. Da ist der Flyer zu Open Antrag, das ist ja die Vorlage von Paki aus dem Mai, schon eingestellt. Und sobald sozusagen der vorläufige Entwurf für das Logbuch fertig ist, werden wir es da auch einstellen, dass man sich's angucken kann. Aber soll ich die Wiki-Seite nochmal erwähnen? Nochmal einstellen? Das wäre richtig gut, weil sonst sucht jetzt jeder im Wiki rum, und wenn du es weißt, dann wäre das super klasse. Ja, ich stelle die dann gleich nochmal ein. Vielleicht lassen wir sie auch einfach drin stehen, weil die Frage ist häufiger schon aufgetaucht. Ich hatte es ja auch schon einige Male eingestellt. Danke. Gut, keine weiteren Fragen? Doch, ich habe eine. Ich hoffe, ich hatte dir eine Mail gemacht. Zu der Veranstaltung am 8.10. hast du die gelesen? An welche Mailadresse hast du mir die geschickt? Die ich habe, Geoffrey Ziel, aber ich kann dich auch direkt fragen. Hast du Zeit und Lust zu moderieren? Am 8.10. Ja, Donnerstag, 21 Uhr. Wie es der Zufall will, habe ich mir den Termin gerade eben in meinen Terminkalender reingeschrieben, weil ich da rein aus Lust und Interesse schon vorbeikommen wollte. Und wenn du mich so fragst, dann mache ich den gleich fix und sage zu, gerne. Ja, wunderbar. Olaf ist dann auch für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit da. Stefan Müller ist da, der das Logbuch gemacht hat. Ich denke, Christoph, der ist auch da, der ja viel Erfahrung mit Open Antrag hat, ist ja sein Kind. Ich bin dann für die allgemeinen Dinge auch da, sodass wir da also Rede und Antwort stehen können. Bezeit. Okay, weitere Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter zu Freiheitsserver. Da steht was drin, 62, Stellenausschreibung geht raus, sobald ich wieder auf dem Vorstandsportal posten kann. Astrid, ist das von dir? Jawohl. Das ist interessant, dass du genau dasselbe Problem hast wie ich, deswegen kam nämlich der Digest letzte Woche nicht. Da wird dran repariert. Das ist schön zu hören, weil da liegt es wenigstens nicht an mir. Ich hatte schon Angst, dass ich was kaputt gemacht hätte. Aber gut, das ist schon mal gut. Dann Wahlkampf Baden-Württemberg. Ist da jemand da aus Bavü? Niemand aus Bavü da, das ist schade. Wo? Ja, hier. Ach ja, stimmt, bist du ja Bavü. Richtig, Kalle auf das an, bitteschön. Ja, in Baden-Württemberg ist es so, dass wir noch in sehr vielen Wahlkreisen Unterschriften brauchen. Wir haben eine sehr hohe Hürde. Wir müssen in Baden-Württemberg flächendeckend sammeln, in allen 70 Wahlkreisen jeweils 150 Unterschriften. Das ist ein Problem für eine kleine Partei wie uns, ein strukturelles Problem. Denn in anderen Bundesländern ist es so, dass man ein Unterschriftenquorum landesweit hat und diese Unterschriften, das zeigt ja die Erfahrung, allergrößtenteils in den Zentren sammelt. Bei uns ist es so, dass man flächendeckend sammeln muss in allen Wahlkreisen, die man aufgestellt hat. Also zum Beispiel auch auf der Schwäbischen Alb, wo es gar keine Ober- und Mittelzentren gibt. Und teilweise Wahlkreise, die nur aus Dörfern und kleinen Orten bestehen. Wir haben momentan das Problem, dass bei uns die Unterschriften sehr heterogen verteilt sind und einige Wahlkreise momentan noch weit unter 50 Unterschriften sind. Deadline ist der 14. Januar 18 Uhr, dann müssen die Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl am 13. März bei den Kreiswahlleitern abgegeben werden. Und bis dahin ist noch sehr viel zu tun. Bis dahin brauchen wir auch noch Unterstützung aus dem Bund für die bisher aufgestellten Wahlkreise. Für uns, für den Bezirksverband Stuttgart, ist das vor allen Dingen die Region südwestlich um Stuttgart, wo die Piraten irgendwie nicht sammeln können. Also vor allem Böbling, Leonberg und Vaihingen-Enz. Wir haben gestern den Wahlkreis Bietigheim aufgestellt. Bietigheim und Ludwigsburg sind aber auch recht spät aufgestellt. Und in Ostwürttemberg, da müssen noch Wahlkreise aufgestellt werden. Ich habe aber jetzt schon mal unseren Nico gefragt, unseren Leiter der Landesgeschäftsstelle. Ganz inoffiziell ist es auch möglich, dass Unterschriftensammler ein oder zwei Nächte in der Landesgeschäftsstelle verbringen. Und es wäre gut, ich habe auch schon Christos Telefonnummer. Ich soll ihn auch anrufen, falls ich jetzt einen konkreten Wunsch hätte für ein konkretes Wochenende. Eigentlich könnten wir immer Leute gebrauchen. Ich sag jetzt mal, das nächste Wochenende ist etwas ungünstig, weil der Samstag ein Feiertag ist. Da sind nicht so viele Leute auf der Straße, aber das übernächste Wochenende, 10., 11. Oktober, da würde es sich auf jeden Fall lohnen, dann mit einem Team loszuziehen und in den genannten Bereichen dann Unterschriften zu sammeln. Okay, ich sehe mal, was ich tun kann. Gibt es Fragen, Beistandsbekundungen, Ähnliches? Moralischer Beistand sowieso immer, ob persönlich, weiß ich noch nicht. Hast du irgendwo, beziehungsweise habt ihr Kontaktdaten veröffentlicht, wo man sich hinwenden kann, wenn man euch helfen möchte, kannst du das eventuell auch nochmal ins Pad mitschreiben? Ja, okay, dann werde ich meine Daten da reinschreiben für den Bezirksverband Stuttgart. Moment, ich habe das Pad noch nicht offen. Ja, also da musst du dich jetzt nicht abhetzen, aber das wäre ganz gut, wenn man da irgendwo eine Anlaufstelle hat bei euch, dass man sagen kann, ich will euch helfen. Ja, ich habe nach dem Rücktritt vom Laser, unserem Wahlkampfkoordinator, auf unserem Wahlkampftreffen am vorletzten Sonntag in der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart dann gesagt, ich mache das für den Bezirksverband Stuttgart und ich schreibe da mein Zeug jetzt mal rein. Das ist lieb von dir, danke. Und eventuell kannst du dann ja, wenn sich jemand meldet, der auch woanders helfen will, das weiterleiten. Ja, sehr gerne. Wir haben allerdings das Problem, in anderen Regierungsbezirken von Baden-Württemberg haben wir sehr wenig aufgestellt. Vor allem der Bezirksverband Freiburg, obwohl Freiburg ja früher eine Hochburg von uns war, der Bezirksverband Freiburg hat da Probleme, die haben überhaupt Probleme, da jeweils Mitglieder zusammenzubekommen zum Aufstellen. Das nächste strukturelle Problem, das könnt ihr aber nicht lösen, das müssen wir selber lösen, ist nämlich immer drei Mitglieder auf eine Aufstellungsversammlung zu bekommen und 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg, könnt ihr euch denken. Die Wahlkreise, die umfassen immer nur so Gebiete von etwa 150.000 Einwohnern. Und da könnt ihr euch denken, wie viele Mitglieder wir haben. Im Durchschnitt sind das immer so zwischen 10 und 15. Na, das klingt nicht prickelnd. Also wenn du irgendwie Motivationsmails, Speeches oder sonstiges haben möchtest, sag Bescheid. Unsere Erfahrung mit Mails ist, dass sie nicht gelesen werden. Also wenn wir jetzt Leute haben wollen für eine AV, dann müssen wir sie selber anrufen, beziehungsweise der Michael Knödler, der ja sehr gut Leute, ich sag mal, belabern kann, der übernimmt das dann und ruft sie an, wenn wir Aufstellungsversammlungen machen wollen, wie zum Beispiel demnächst im Osten von Baden-Württemberg. Ist lieb gemeint, aber Motivationsspeeches, da müssen wir direkt an die Mitglieder rantreten, die wir haben. Ja, wie gesagt, also wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Wenn nicht, dann nicht. Das ist einfach nur ein Angebot. Dankeschön. Bitte sehr. Gibt es weitere Nachfragen oder sonstiges? Dann scheinen wir damit heute durch zu sein. Also, der Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Ich übergebe an Enervigo. Schönen guten Abend. Ja, wir hatten am Wochenende ein Real-Life-Treffen mit Kandidaten und Piraten, die am Wahlkampf interessiert waren. Dort wurden wie auch erstmal noch administrative Vorgehensweisen geklärt, also einfache Kommunikationswege, Öffentlichkeitsarbeit etc. Dann anschließend daran waren Design-Kampagnen-Diskussionen. Wir haben am kommenden Wochenende einen Landesparteitag. Ein wichtiges Thema dort wird auch wieder der Wahlkampf sein. Wir machen einen zweitägigen, einen Tag wird hoffentlich Es wird hoffentlich nicht nur um Anträge gehen, sondern es wird auch einen Tag noch ein bisschen um Wahlkampf gehen. Ähnlich, bei uns sieht es ähnlich aus wie in Baden-Württemberg. Wir brauchen zwar nicht so viele, aber wir benötigen mittlerweile auch Unterschriften und es werden also immer weniger aktive Piraten. Das ja, ist einfach da auch ein Problem. Ich denke, dass wir irgendwie geregelt kriegen. Wir können die 5.000 Unterschriften, das ist schon recht, also die von den 5.000, 2.040 für die Liste, die kann man wirklich in Großstädten sammeln oder da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber die je Direktkandidaten, die müssen wir halt auch in den Wahlkreis sammeln, Direktkandidaten verordnet. Gut, ich sage da gleich noch was andere zur Landesparteitag im Rheinland-Pfalz zu. Das war es hier im Wahlkampf. Hält natürlich auch jederzeit gerne gesehen, gerade ein bisschen aus Rheinland, ich sage einfach mal Nordrhein-Westfalen, weil rund die anderen Länder und Saarland, die anderen Länder um uns herum, sind ja selbst im Wahlkampf Hessen, Baden-Württemberg und da kann man natürlich nicht erwarten, dass dort Hilfe kommt, sondern die benötigen ja Selbsthilfe. War in der Vigo gerade nur bei mir abgehackt oder ist das bei ihm gewesen? Also ich habe ihn durchgehend verstanden. Gut, dann hat man Internetstuck auf. In dem Fall, entschuldige ich die Zwischenfrage, gibt es Nachfragen, Comments, sonstiges zum Thema Wahlkampf Rheinland-Pfalz? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter zum Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Ist da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Dann Stopp VDS-Kampagne. Ist da jemand da, der was erzählen kann? Niemand da? Das finde ich jetzt aber kurios. Na gut, dann nehme ich das zur Kenntnis und wir gucken weiter. Analysen, Kommentare der anderen Partei. Nein, Moment, ja? Um 21 Uhr hat Patrick Breyer eine Sitzung geplant. Ah, das ist eine Info, die fehlte mir natürlich wegen letzter Woche. Gut, dann nehme ich an, dass die VDS an die AG Datenschutz geschickt. Okay, gut. Ja, dann, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das die letzten Mal auch dann in dieser Folgesitzung besprochen wird. Das war ja die letzten Male häufiger so. Okay, wunderbar. Dann, Polgef-Bericht. Jetzt hätte ich beinahe den Bericht des Bundes übersprungen und wäre zu den anderen Parteien gegangen. Das darf natürlich nicht angehen, deswegen, Esmeralda, übernehmen Sie. Ja, ich hätte mich schon gewehrt, Geoffrey. Also Christus ist heute nicht da, der hat mir Bescheid gesagt, hat im Moment aber auch nichts Großartiges. Ich war auf der Landesmitgliederversammlung in Niedersachsen, was sehr schön war und wo ich auch viele gute Gespräche führen konnte. Dann Orga-Antragskommission, Orga-Themenbeauftragten-Treffen, Orga-Team-Treffen und Tickets, das war so mein Tagesgeschäft. Weil ich eben auch auf der LMV Niedersachsen war, weiß ich, Niedersachsen hat einen neuen politischen Geschäftsführer. Den würde ich jetzt ganz gerne mal sehr herzlich willkommen heißen. Hallo Mario. Hi. Ja, soll ich was sagen, ne? Nö, naja, du kommst später dran. Willkommen im Club. Ich höre schon diese Bombenstimmung. Lauf, lauf, schnell, lauf. Ich habe es schon versucht, aber hat nicht geklappt. Naja, sie haben ihn wirklich ans Rednerpult gekettet und gezwungen, da stehen zu bleiben, bis er gewählt war. Ja, so genau so ähnlich war das. Ich habe denen dann gesagt, wie wenig Zeit ich habe und trotzdem haben sie mich genommen. Kannst mal sehen. Lass mich raten, das sollte eigentlich wie wenig Zeit du hast. Ja, eben. Ja, wir kennen das. Dann machen wir mal das Beste draus. Also habe fertig. Wie Fragen an Astrid? Ist da nur Frage ist. Okay, Analyse der anderen Parteien. Was haben die denn so getan die letzte Woche? Überlegt mal kurz, was wir denn da reinschreiben können. Ja, ich habe kurz was zu den Grünen und den Linken zu sagen. Und zwar erstmal die Frage, könnt ihr mich jetzt gut verstehen, weil ich habe den Upload beendet. Ja. Super. Okay, also ich war vor 14 Tagen ja bei den Linken in Berlin und da wurde noch mal so ein bisschen über die politische Zielsetzung der Linken und auch der Grünen diskutiert, weil es war ein Vertreter der Grünen auch bei der Podiumsdiskussion beziehungsweise ja bei dieser Podiumsdiskussion anwesend. Und da kam doch heraus, dass das Thema BGE sowohl für die Grünen als auch für die Linken im Bundeswahljahr 2017 wohl kein Thema sein wird. Das wollte ich nur mal am Rande angemerkt haben, weil beide Parteien sehen das Thema BGE nicht als so wichtig an und andere politische Ziele setzen sie in den Vordergrund. Das wollte ich nur angemerkt haben. Okay, noch andere Analyseansätze zu anderen Parteien heute? Ja, wie immer, alles Chaos, ne? Ich muss jetzt sagen, so spontan fällt mir auch nichts Großartiges zu dem Thema ein. Eigentlich ist das ja das Skandalöse im Moment, dass wir im Zuge einer gigantischen humanitären Flüchtlingskrise keinerlei wirklich klare, profilierte Positionierungen von Seiten der Parteien sehen, sondern die Zivilgesellschaft den Löwenanteil der Arbeit übernimmt. Gut, ich sag mal, das ist jetzt kein Gewinnerthema, das muss man auch vorweg sagen. Egal in welche Richtung man jetzt hier argumentiert, kann eigentlich nur verlieren. Stimmt schon, aber dennoch ist es in gewisser Weise eine massive Kapitulationserklärung des gesamten Politikbetriebes, wenn das Einzige, was ihnen als Kommentar einfällt, nur ein Lob der Zivilgesellschaft ist. Aber gut, in gewisser Weise ist das auch eine Interpretationssache. Darf ich mal zwischenfragen? Klar. Könnte man nicht als Gewinner aus der Diskussion hervorgehen, wenn man jetzt nicht über die Kleinigkeiten dieser Problematik diskutiert, sondern einfach das Problem, das man momentan ganz massiv hat, und es ist unzweifelhaft gerade ein ziemliches Problem, mit dem sich die Politik rumschlägt, wenn man das einfach mal als Grundlage dafür nimmt, die EU, so wie sie momentan funktioniert, als Ganzes mal zu hinterfragen. Weil es zeigt sich zum einen, man spricht immer von einer Wertegemeinschaft und man sieht jetzt, welche Werte das sind, die hier verteidigt werden. Und es zeigt sich auch, dass die Europäische Union keine Union ist, sondern ein loser Zusammenschluss von Staaten, die im Zweifelsfall ihr eigenes Ding durchziehen und eben nicht an einer gemeinsamen Politik oder an einem gemeinsamen Europa interessiert sind. Ich glaube, wenn man die Diskussion auf diese Ebene führt, dann kann man da durchaus als Gewinner aus so einer Diskussion hervorgehen. Also so eine Art EU-Bashing? Nee, nicht ein EU-Bashing, sondern ein Aufzeigen der Problematik in der EU, die jetzt, glaube ich, ganz massiv zum Vorschein kommt. Nämlich, dass es keine Europäische Union ist, sondern ja wirklich nur ein Zusammenschluss von Nationalstaaten, die ihre eigenen Interessen vertreten und nichts anderes. Vielleicht sowas wie eine Vision für eine bessere EU entwickeln oder so. Finde ich einen interessanten Ansatz. Ist halt schwierig. Also das Problem liegt halt immer darin, dass wenn irgendeine Einheit oder Ebene Kompetenzen hat, gibt sie sie nicht freiwillig wieder ab. Die Frage ist doch, können wir das für uns als Piraten politisch irgendwie benutzen? Und ich glaube, das habe ich auch aus den letzten Wahlkämpfen eigentlich gelernt, dass wenn man sich, ich sag mal, auf so Riesenthemen begibt, das sind so 90% Themen irgendwo, dass das nicht funktioniert. Also das habe ich in den letzten Jahren gelernt, sondern ich denke, wir sollten wirklich gucken, dass wir bei unseren Kernthemen irgendwo bleiben und dann vielleicht versuchen, nur 10% der Wähler zu bekommen, aber die kriegen wir dann auch realistischer. Ja, aber mit unseren Kernthemen kämpfen wir momentan um 1% und das ist sehr zweifelhaft. Aber gut, ich wollte jetzt keine Kernthemendiskussion aufmachen. Die anderen Themen sind wichtig, die müssen wir mit bearbeiten. Aber ich glaube, wenn man jetzt auf ein Thema setzen würde, ob das Thema wäre, weiß ich nicht. Also bin ich mir unsicher. Also ich finde die Idee Vision für ein anderes Europa durchaus interessant, aber die müsste man jetzt auch mal mit Bedeutung füllen. Allerdings fürchte ich, muss ich an dieser Stelle den Moderator bringen und hier reingrätschen und sagen, das schaffen wir nicht innerhalb von 33 Minuten und danach kommt die AG Datenschutz und haut mich, wenn ich nicht rechtzeitig fertig bin. Deswegen, genau, ja. Was noch jetzt drinsteht, ist das Gabriel-Online-Interview pro VDS. Ist damit das heutige, dieses heutige Twitter fragt Gabriel gemeint oder gab es da ein Interview, das ich nicht gelesen habe? Nein, war das heutige Twitter. Okay. Guti, dann gehen wir jetzt mal gleich weiter und ich springe zu Bavü. Call of the Sun ist nicht mehr da. Jetzt bin ich mir nicht sicher, sonst jemand aus Bavü da? Es scheint dies nicht so zu sein. Wir haben drinstehen am 27. September den LBT in Reutlingen zur Erweiterung des Programms. Das war letzten Sonntag. Dann am 10.10., also am Samstag in zwei Wochen, eine Mahnwache für eine sinnvolle Drogenpolitik in Stuttgart, anschließend ein Smoke-In. Und am 11.10., also am einen Tag danach, Sonntag, also übernächstes Wochenende, Sonntag, ein rechtes Problem gegen Demo zur Demo für alle. Also ich glaube, die Demo für alle ist dieses Ding gegen den neuen Bildungsplan. Ja, kein Baden-Württemberger ist da, aber da übrigt sich das mit der Fragestellung. Ich gebe weiter an Olaf für Bayern. Ja, danke. Und mit der Übersicht mache ich es kurz. Wir sind immer noch bei der Vorbereitung der Themenwoche Open Antrag. Da hat ja einiges schon Michael genannt. Wir haben den Finanzantrag im Umlauf beschieden, also positiv. Und unsere Themenvorschläge wären Informationsfreiheitssatzung, Open Haushalt und TTIP, wobei das nicht heißt, dass das die einzigen sein müssen. Netzpolitikkongress, den bereiten wir weiter vor. Der ist ja 21. 22. November. Unsere kommunale Kampagne, da haben wir gleich im Anschluss hier an diese Team PolGF-Sitzung um 21.30 Uhr das 10. Meeting, wo wir das weiter vorbereiten. Und ich möchte mehr auf einen Termin eingehen, den ich letzte Woche hatte, nämlich am Dienstag letzter Woche. Da war ich im Landtag von Bayern und die Grünen hatten geladen zu einem Vortragsgespräch E-Government Chancen nutzen für mehr Demokratie. Interessant ist es deswegen, weil als Referentin einmal die Dr. Clear von McKinsey eingeladen war und die Studie E-Government in Deutschland vorgestellt hat aus Bürgerperspektive. Zum anderen aber, weil Dr. Bernhard dort war, ehemaliger Staatssekretär in Sachsen, und er hat eine Präsentation gehalten im Vergleich der Regelungen zwischen Sachsen und Bayern. Jetzt ist es ja so, dass Sachsen ein E-Government-Gesetz hat. Und wenn man das richtig betrachtet, hat man von Bundesseite aus ja bereits auch ein E-Government-Gesetz. Allerdings ist das beispielsweise für die Kommunen in Bayern überhaupt nicht verpflichtend. Es gibt ein weiteres Gesetz, das Bundesverwaltungsverfahrensgesetz. Und das schlägt sich alles nieder in einem Gesetzentwurf in Bayern der Staatsregierung vom 14.07. Dieser Gesetzentwurf wurde jetzt von dem ehemaligen Staatssekretär genommen und mit dem sächsischen E-Government-Gesetz verglichen. Eine hochinteressante Sache. Das kann natürlich sehr spröde sein, wenn das ein Jurist macht, aber er hat das gut aufbereitet. Und unterm Strich kann man wirklich 4, 5 Dinge mitnehmen. Also einmal ist ein E-Government-Gesetz oder ein Transparenzgesetz, wie es die Grünen gerne nennen würden. Da ist er weg. Olaf, du bist nicht mehr zu verstehen. Das letzte, was wir gehört haben, war Transparenzgesetz, wie es die Grünen gerne nennen würden. Ah ja, gut. Also 3, 4 Sachen kann man mitnehmen. Ich schätze, zwischendurch muss ich immer wieder aufhören, damit der Stream läuft. Das erste wäre, Bürger und Unternehmen müssen den Mehrwert erkennen eines solchen Gesetzes. Also wenn ihr das durchbringen wollt in euren Ländern, dann wäre das wohl ein wichtiger Punkt, meint der Staatssekretär AD. Das Weitere, die Außenwirkung ist entscheidend. Also es ist kein eigentliches Binnengesetz für die Verwaltung, sondern es soll ja für die Bürger da sein. Dann gibt es standardisierte Kommunikationsverfahren, also durchgängige E-Mail vor, wobei wir ja die E-Mail haben. Die Kommunen müssen aber von Anfang an einbezogen sein. Das ist also ein ganz wichtiger Tipp, sonst, wenn man das nur von Landesseite aus betrachtet, kann man wohl Schiffbruch erleiden. Datenschutz ist wichtig, Datensicherheit ist wichtig, Open Data sollte implementiert sein und Open Access. Und das von mir zuletzt genannte Open Data und Open Access ist eben in Bayern nicht implementiert. was wiederum uns Piraten dazu veranlassen könnte, da mal ja einen Vorstoß zu machen. Zu den Grünen noch ein Wort. Da ist es so, dass die sich ja gerne positionieren, so ein bisschen als Lehrer. Wie sieht's mit den Bildungschancen aus? Auf der anderen Seite haben sie im Bundestag den Konstantin von Notz in dem NSA-Untersuchungsausschuss zu sitzen. Und hier in Bayern ist es so, dass die sich jetzt auch noch profiliert haben mit dem bayerischen sogenannten Transparenzgesetz. Das ist also ihre Variante der Informationsfreiheitssatzung. Da müssen wir ein bisschen Obacht nehmen, also aufpassen. Es kann sein, dass durch ihre Ressourcen uns da einiges an Kompetenz abgeschnitten wird, weil wir es auch verabsäumen im Moment, da uns klar zu positionieren. Mein Appell also auch hier an die Runde, wenn ihr kompetente Leute habt, dann baut sie doch bitte auf. Wir brauchen sie. Danke, das ist mein Wort zum Sonntag. Danke dir. Bitte könntest du die letzten beiden Punkte, die in Bayern noch fehlen, nochmal kurz nachtragen. Ich habe versucht mitzuschreiben, habe aber nicht alles mitbekommen, glaube ich. Ja, klar, mache ich. Alles klar. Weitere Fragen an Olaf? Ja, wir sind ja in Rheinland-Pfalz da schon eine Ecke weiter. Warum setzt du das Informationsfreiheitsgesetz mit dem Transparenzgesetz gleich? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe das in dem Sinne verstanden wissen wollen, weil die Grünen im Landtag von Bayern nicht von einem Informationsfreiheitsgesetz sprechen, sondern das weiterfassen und dann noch andere Komponenten hineingebracht haben in ihren Entwurf und den dann bayerisches Transparenzgesetz nennen. Also das ist zusätzlich zum E-Government-Gesetz zu sehen, von deren Warte aus betrachtet. Ja, ist ja fast. Okay, ich kann dir sagen, die Punkte, die du aufgezählt hast, sind genau die Punkte, die die Piratenpartei in Rheinland-Pfalz auch beanstandet. Bei uns ist das Transparenzgesetz ja jetzt schon in der zweiten Lesung im Landtag. Es werden die Kommunen nicht beteiligt, wenigstens nicht im ersten Schritt beteiligt. Es wird eine neue Plattform entwickelt. In dieser Plattform werden die Schnittstellen zum Beispiel zu den Kommunen, die Schnittstellen zu anderen schon vorhandenen Plattformen im Land und in den Kommunen nicht geregelt, sondern es wird eine eigenständige Plattform, was immer mehr Arbeit macht. Aber wie gesagt, wir stehen da ziemlich gut, wir sind da ganz gut aufgestellt mit ein paar Leuten, die sich da auch interessieren, hatten auch genau jetzt zum Tag der Informationsfreiheit haben wir auch eine Pressemeldung dazu rausgegeben. Diese Pressemeldung ist ganz gut verteilt worden bei uns im Land. Und die Grünen kommen bei uns halt auch nicht weiter, weil sie einfach, sie sind zwar in der Regierung, aber die SPD blockt einfach ab. Interessant war, dass das Transparenzgesetz gestartet ist mit einer riesigen, Boost von Bürgerbeteiligung. Unsere Ministerpräsidentin bringt das an jeder Ecke wieder an. Wir machen Bürgerbeteiligung, aber es sind auch ganz viele Diskussionen gemacht worden. Es sind ganz viele Leute vor Ort gewesen, auch immer wieder Piraten waren bei den Diskussionen. Aber vom Referentenentwurf zum tatsächlich jetzt Gesetz, was verabschiedet werden soll, gab es fast keine Änderungen, die in diesem Bürgerbeteiligungsverfahren angedacht wurden. Also war dieses Bürgerbeteiligungsverfahren nur ein Informationsverfahren, eigentlich eine Alibi-Veranstaltung. Und da sollte man auch in anderen Ländern drauf achten. Wenn man da von Anfang an ein bisschen mehr drauf achtet, glaube ich, dass die Piraten da ganz gute Karten haben. Vielen Dank. Ich finde das sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht sogar im Rahmen einer Themenwoche mal dieses Informationsfreiheitsgesetz und alles, was damit zu tun hat, behandeln können. Ich identifiziere nämlich da Bedarfe, um das mal so zu formulieren. Ja, ja, gerne. Das finde ich aus vielen Gründen auch sehr schön, wenn wir daraus mal eine Themenwoche machen könnten. Aber gut, das soll am war das am 8.10. um 21 Uhr besprochen werden. So, wir gehen weiter zu Berlin. Ist da jemand heute aus Berlin da? Es scheint nicht so zu sein. Brandenburg, Thomas, du bist da. Ja, guten Abend. Was gibt's aus Brandenburg zu berichten? Ja, wir hatten am letzten Samstag, 26.09. in Potsdam, die Freiheit statt Angst gehabt und die war eigentlich relativ gut besucht gewesen und sind eigentlich bei gutem Wetter durch die Gegend gezogen. Einige Ansprachen, das war ein relativ breites Bündnis, das es gemacht hatte und war eigentlich recht erfreulich. Dann hat der Landesvorstand sich nach reger Diskussion und auch durchaus mit Gegenstimmen sich entschieden, an dem Logbuch für Themenwochen zu beteiligen. Allerdings entsprechend der Größe in Brandenburg mit einem reduzierten Beitrag. Und ja, die Geschäftsstelle haben wir jetzt die neue komplett bezogen, die alte aufgegeben und dieser Umzug ist abgeschlossen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts groß Berichtenswertes aus Brandenburg. Ich danke dir trotzdem. Gibt es Fragen nach Brandenburg? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen. Hamburg. Und Hessen. Ja, guten Abend. Einen Moment. Ja, hallo, sorry, ich muss kurz das Push-to-Talk-Fenster reinschieben. Ja, wir hatten letzte Woche, letzte Woche den Rechenschaftsbericht des Landesvorstands dann auch veröffentlicht im Piratenwiki, hab den auch verlinkt. Dann gab es ein Kommunalwahltreffen im Kreisverband Frankfurt. Es finden weiterhin Landesparteitagsvorbereitungen statt. Orga-Mampels. Dann war ich bei der Kundgebung. Keine Herausgabe von Informationen zu Flüchtlingsunterkünften in Frankfurt. Das hatte deswegen den besonderen Charakter, da der Stadtrats Stadtverordnete, meine ich so rum, mit dem Neonazi-Parteiverband der Dritte Weg verbandelt und durch andere Initiativen im Stadtparlament sitzt und das Recht hat, auch nach Informationen zu fragen, wo bisher und wo zukünftige Flüchtlingsunterkünfte gemacht werden. Und dagegen haben wir und andere linke Gruppierungen in Frankfurt dagegen protestiert. Ich weiß gerade nicht, wie es ausgegangen ist, ob er doch die Informationen bekommen hat. Wir haben jetzt gesagt, obwohl das gesetzlich verankert ist, dass er das bekommen könnte, sollte es zum Schutz der Personen, gerade weil Flüchtlingsheime brennen und brannten, sollte hier das Recht auf Auskunft untersagt werden. Wir sind da weiterhin dran. Ein ziemlich heißes Eisen in Frankfurt. Dann war ich zu Besuch in Tübingen und in Stuttgart. Abends habe ich mit Guerillabeam spontan kurz in Tübingen, weil es so schön dunkel war, das Rathaus mit Kein Mensch ist illegal und gebt das handfrei illuminiert. Das Tolle war, an dem Abend war unheimlich viel los in Tübingen. Ich hatte nur 3-4 Slides. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr politische Statements gebracht, gerade für Piraten auch. Die haben gerade in Tübingen ist gerade sehr viel Umbaumaßnahmen, das heißt, man kann auf tolle große Gebäude tolle Projektionen machen. Dann habe ich am Barcamp Stuttgart teilgenommen, auch da abends in Stuttgart Innenstadt kurz mal ein paar Botschaften projiziert. Das ist gigantisch, wie viele Leute da einfach mal gucken, was geht. Wir haben auch vom Landtag in Bad Württemberg dieses Kein Mensch ist illegal projiziert. Problem ist, da ist eine riesen Baustelle davor, das heißt, man sieht nicht wirklich, dass es der Landtag ist, aber Wahlkampf ist ja noch in Württemberg. Ja, und dann haben wir am kommenden Morgen die letzte Landesvorstandssitzung vor dem Landesparteitag am Wochenende. Herzliche Einladung an alle. Auch interessant ist zu wissen, dass vom 2. bis 4. Oktober in Frankfurt diese Einheitsfeier Deutschland geplant ist. Es gibt verschiedene, Anführungszeichen, Aktionen, habe ich auch verlinkt, von verschiedenen Gruppierungen, sage ich mal. Nicht vergessen ist halt in der linken Szene sehr wohl der Einsatz von Blockupy und von der Law and Order Politik der CDU. Das heißt, es wird heiß hergehen am Wochenende, weshalb ich nach dem LPT immer gleich nach Frankfurt fahre, um zu beobachten und auch politisch was zu machen. Mehr werde ich an dieser Stelle nicht sagen. Einige andere Piraten, die werden der Geselligkeit auch beiwohnen und den rheinland-pfälzischen Piraten Besuch abstatten. Ich bitte meine Abwesenheit dahingehend zu entschuldigen, dass ich dann politisch in Frankfurt aktiv bin, bei der Einigkeitsfeier mit der Bundeskanzlerin Sarah Connor einfach ein wenig piratig aufzufallen und unsere politischen Statements bezüglich Flüchtlingspolitik und Grenzen sind so 80er und so ein wenig da wieder in Erscheinung zu treten. Ansonsten gab es sicher irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, aber ich habe auch die letzten Tage absichtlich sehr wenig mit Landesvorstand zu tun gehabt haben wollen. Ich danke dir sehr. Gibt's Fragen? Keine Fragen, okay. Ich weiß gar nicht, kommst du nächste Woche nochmal oder wirst du wieder antreten? Also ich werde wieder antreten, aber das hängt auch damit zusammen, wie am Wochenende gewählt wird für den Landesvorstand. Also das hängt alles am Wochenende zusammen. Das ist im Moment gerade schwierige Situation, sage ich einfach mal. Okay, na gut. Dann hoffe ich, dass wir dich nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Falls nicht, also danke ich dir natürlich. Ich werde dann schon nächsten Dienstag was sagen oder so, falls ich nochmal drin bin oder falls ich abgegeben habe an jemand anderes, werde ich schon nochmal mich auftauchen. Das ist gut. Dann spare ich mir an dieser Stelle optimistischerweise die Verabschiedung. Und wir gehen weiter. Nein, Moment, genau. Fragen noch an Elf? Scheinbar nicht. Mecklenburg-Vorpommern. Niedersachsen. Mario Bertner. Ja. Hallo, steht eigentlich alles drin, bin gerade gewählt worden, also noch nicht wirklich arbeitsfähig. Montag war noch ein bisschen schlecht der Tag. Hat wohl damit zu tun, dass ich langsam älter werde. Ergebnisse haben wir ein paar gehabt auf LMV. Das Protokoll habe ich mit reingelinkt. Die Pressemitteilung auch, wurde nicht so wirklich gedruckt. Also ist nicht groß durch irgendwelche Zeitungen. Ich glaube, nicht eine Zeitung hat es gedruckt, aber ist wurscht. Müssen wir erstmal mit leben, da sind wir dran, dass wir das wieder verbessern. Dann hatten wir noch ein Thema, was ich ganz interessant fand, war die Sparkassenkarte. Das ist jetzt eine Karte, die, glaube ich, alle Sparkassen verteilt haben, bundesweit. Ist ein RFID-Chip drauf. Und dieser RFID-Chip, der lässt sich wohl mit ein bisschen Trickserei aus einer etwas größeren Entfernung auslesen. Und er lässt dann auch zu, dass man, glaube ich, 20 Euro abbucht. Also hat die Sparkasse im Prinzip... als nachgefragt wurde, hat die da gar keine Antwort drauf gefunden. War auch keiner wofür zuständig. Da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer bohren und vielleicht so ein kleines Wahlkampfgimmick dann mit Schutzhüllen machen und einer kleinen Kampagne. Das müssen wir mal sehen, da sind wir noch dran. Ja, klingt doch schon mal super. Dann grüße ich dich an der Stelle auch nochmal offiziell in der illustren Dienstagsrunde und wünsche dir natürlich alles Gute, viel Erfolg, eine schöne Zeit und was man sonst noch so alles wünscht. Schöne Zeit, ja. Gibt es weitere Fragen oder an Niedersachsen? Scheint nicht so zu sein. Dann, ich gebe weiter an Nordrhein-Westfalen. Paki, ich sehe dich, oder? Moin, moin. Jo, ich habe da mal so ein bisschen was reineditiert. Es gab letzte Woche den Bericht darüber, dass SPD, CDU und Grüne die kommunale Sperrklausel von 2,5% in NRW einführen wollen. Daraufhin haben nicht nur die Landtagsfraktion und der Landesverband laut aufgeschrien. Wir haben beide auch mit einer Klage gedroht, die wir in jedem Fall durchziehen werden. Auch die kommunalen Piraten haben auf kommunaler Ebene Pressemitteilung rausgehauen, die in ihrer Vielfalt, ihrer Kreativität und auch in ihrer Wut sehr großes Echo hervorgerufen haben, was mich sehr gefreut hat. Das wurde also wirklich teilweise so 1:1 gedruckt, was die rausgeschickt haben. Wir haben auch Unterstützung von einzelnen NGOs in der Sache, also zum Beispiel Mehr Demokratie e.V. hat auch schon angekündigt, dass sie das nicht durchgehen lassen wollen. Es gab halt auch viele Presseerwähnungen und einzelne Reaktionen auf unsere Reaktionen auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, auch von den Grünen zum Teil. In der grünen Basis ist im Moment daraufhin sehr große Unruhe ausgebrochen, was uns natürlich ganz gut in die Karten spielt, weil wir die Grünen gerade in NRW auf verschiedensten Ebenen angreifen. Die sind relativ untätig, beziehungsweise kommen gegen die SPD-Fraktion im Landtag kaum an. Und ich arbeite da auf verschiedenen Ebenen mit lokalen und auch Landeskorrespondenten daran, die zu demontieren. Böser Blick. Das war das eine. Das andere war, das stößt ins gleiche Horn, eine Pressemitteilung von uns am 23. September zum Thema Garzweiler 2. Da hat es irgendwie einen augenscheinlichen Erfolg der Grünen auf Landesebene gegeben, weil wohl die Größe des Abbaugebietes verringert werden konnte, was aber aus unserer Sicht kein wirklicher Erfolg ist, weil sie immer noch nicht geschafft haben, die Klimaziele und die Energiewende in irgendeiner Form in NRW anzubringen. Oder wie Danebot so schön sagt, sie kommen nicht an gegen die Stollentrolle aus der SPD, die halt weiterhin am Braunkohle, an der Braunkohle festhalten wollen. Daraufhin hat es eine sehr schöne Erwähnung gegeben von einem Statement von mir in der Welt. Ja, also auf pressetechnischer Ebene läuft es im Moment in NRW ganz gut. Ich habe morgen wieder ein Gespräch mit einem Chefredakteur von der Westdeutschen Zeitung. Bin mal gespannt, ob ich da eine Erwähnung finde. Außerdem wird morgen wahrscheinlich noch ein Interview mit mir in der NRZ, also Neue Ruhr Zeitung, kommen. Das werde ich dann auf die Kanäle auch hauen. Wir haben den LPT, der in großen Schritten auf uns zukommt am 24. und 25. Oktober. Auch da laufen heute Abend in der ÖA-Sitzung noch Vorbereitungen für die Presseeinladung. Und ich habe jetzt schon zwei Zusagen vom WDR und von RTL West. Und darunter, ab Zeile 205, habe ich mal den Bericht aus der Fraktion reingepackt, wo es also unterschiedliche Sachen gibt. Ich glaube, zwei Anträge haben die dieses Mal. Da kann ich die Links auf der aus der Fraktionsseite noch nachreichen. Das habe ich jetzt zeitlich nicht geschafft. Ansonsten bin ich jetzt gerade erst vor 5 bis 10 Minuten reingehüpft. Das heißt, ich würde dann halt so nachträglich noch so kleinere Sachen, die mir im Laufe der letzten Woche aufgefallen sind, einpflegen. Ich guck gerade mal, ob hier noch irgendwer aus NRW ist, der vielleicht das noch ein bisschen mit ergänzen will. Ihr seid herzlich eingeladen. Martin, reicht schon. Ich muss tatsächlich mal auf die Uhr gucken und wir haben nur noch 8 Minuten für alle, die nach dir kommen. Von daher. Schon still. Nein, fühl dich bitte nicht für deine gute Arbeit gerügt, aber es ist nicht nötig, noch um Ergänzung zu bitten in dem Fall. Also ich, großartiger Bericht, scheint geile Zeit bei euch gewesen zu sein. Gibt's Fragen? Keine Frage. Gut, okay. Dann gucken wir weiter. Wir haben schon wieder Rheinland-Pfalz in der Vigo. Ja, wenn wir keine Zeit haben, steht eigentlich alles drin. Interessant, ja, oder es wäre nicht schlecht, wenn bei uns am Landesparteitag vielleicht Piraten aus einem anderen Land kämen. Wir brauchen noch eine Versammlungsleitung. Es wird nichts Aufregendes, weil es einfach mehr ein Wahlkampfparteitag ist. Aber da müssen wir nicht immer eigene Piraten, Landespiraten dazu nehmen, die eigentlich sonst gerne wahrscheinlich bei der Wahlkampfdiskussion mitmachen würden. In 226 haben wir mal die Pressemitteilung reingesetzt zum Transparenzgesetz. Schade fand ich, dass zu dem Tag die Bundespresse gar nichts gemacht hat. Das war's. Ich muss euch in Zukunft einfach jedes Mal, sobald wir anfangen, sagen, dass wir wenig Zeit haben. Ich merke, das ist super. So, Frage ans Rheinland-Pfalz, genau, an Rheinland-Pfalz. Scheint nicht der Fall zu sein. Saarland. Ja, hallo, guten Abend. Also ich habe auch wenig zu berichten, also gar nichts diese Woche auf Landesebene. Auf lokaler Saluja-Ebene sind wir immer noch fleißig am Aufbau von Freifunknetzen. können da ein ganzes Dorf versorgen mit Freifunk, da sind wir dabei, können noch einiges an Spenden dort für dieses Projekt generieren. Das ist eigentlich schon ganz gut für die Parteifinanzierung. Ja, ansonsten gibt es noch leider diese Woche nichts Neues von uns. Ja, reicht doch. Wunderbar, Fragen in Saarland. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir gehen dann weiter zu Sachsen. Da ist scheinbar niemand da. Sachsen-Anhalt. Auch nicht. Schleswig-Holstein. Kathi, ist die jetzt gerade da oder gilt noch das, was sie gerade geschrieben hat im Chat? Das scheint so. Dann, ich lese kurz vor. In Schleswig-Holstein ist wohl der gerade erst gewählte 2V zurückgetreten. Aus Gründen. Thüringen. Ja, guten Abend. Es gibt wieder schlechte Nachrichten eigentlich, die AfD-Demo, die Asylpolitik, die konnten heute in Erfurt jetzt 5000 Leute mobilisieren, was halt bedenklich ist, dass es halt also in Erfurt solche Maßstäbe annimmt. Und ja, das Demo in der Buch, das haben wir unterstützt nur mit 100 Euro, ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Alles klar, ich danke dir. Gibt es Fragen an Thüringen? Scheint nicht der Fall zu sein. So, wir gehen weiter zu den Themenbeauftragten. Zum Urheberrecht. Bruno, der ist ja, glaube ich, nicht da, das haben wir bei Berlin schon. Wir hatten eine Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Kongress Ja zur TTIP. Der Kongress wurde veranstaltet von der CDU-CSU-Fraktion am 21. September. Wir sind alle mal ganz kurz sehr überrascht. Jetzt kenne ich natürlich den Inhalt der Rede nicht und kann dazu nichts sagen. Ich trinke kurz was dran, Kaffee, ich habe es gerade reingestellt. Ach, das ist von dir. Ja, ich vergesse jedes Mal wieder, dass du da auch mit drin hängst. Ja, dann mach. Ja, zur Rede selbst will ich nicht viel sagen. Lohnt sich mal durchzulesen. Sie legt sich natürlich wenig fest, aber man kriegt so ein Gefühl dafür, wie im Moment für TTIP von Seiten der CSU da argumentiert wird. Das Zweite ging heute über die Liste. Und zwar der französische Handelsminister meckert bezüglich der Verhandlung, dass die Amerikaner sich in keiner Weise bewegen und droht mit Abbruch. Mal gucken. Und das dritte ist ein Link einer ZDF-Sendung, Umweltsendung von Sonntag, 14.35 Uhr, also Nachmittagszeit zu TTIP. Nett gemachter Bericht, natürlich sehr kritisch, kann man sich gut angucken. Bemerkenswert finde ich, dass das in der Nachmittagssendung mal aufgetaucht ist. Soweit. Ich danke dir sehr. Nachfragen? Keine Sozialpolitik, herrje. Jetzt ist der Zeitplan vermutlich tot, aber nimm dir die Zeit. Ja, schönen guten Abend. Ja. Ganz kurz, ich wollte doch mal auf diese Podiumsdiskussion, die letzten Samstag in Köln stattgefunden hat mit prominenten Leuten und war gut besucht. Es waren vorwiegend junge Leute da, also Studenten. Es hat auch in der einer Uni stattgefunden, diese Podiumsdiskussion. Und es waren, soweit ich weiß, auch 4 Piraten aus Köln bei dieser Podiumsdiskussion dabei. Was passiert ist, Herr Butterwege konnte wirklich mit diesen Kritikpunkten, die ich mal aufgelistet habe, die 3 BGE-Befürworter doch ziemlich an die Wand fahren, und ich fand es sehr bedauerlich. Ich halte eigentlich sehr viel von Herrn Professor Liebermann. Ich habe mehrere Vorträge schon von ihm gehört, aber ich muss euch wirklich sagen, also an dem Tag war er wirklich nicht fit oder er hat sich nicht gut vorbereitet. Also es war praktisch ein Einzelkämpfer, also Herr Butterwege als BGE-Kritiker und 3 BGE-Befürworter, aber Herr Butterwege konnte tatsächlich diese 3 Personen die Schau stehlen, und ich fand es sehr, sehr schade eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ich habe festgestellt, dass wir gerade in der AG BGE doch in diesen Punkten, was ich hier angedeutet habe, diese Kritikpunkte, dass wir da doch sehr gute Arbeit geleistet haben jetzt in den letzten Jahren. Und Da können wir also zu jedem Punkt können wir diese entkräften und ich habe jetzt auch mit Time Codex kurz gesprochen über Mail, dass ich darüber mal einen kleinen Artikel schreibe. Das wird wahrscheinlich auch für die Piraten sehr interessant sein, wie man auf diese Argumente, diese Kritikpunkte, wie man darauf reagieren kann und welche Fakten man da anbringen kann. Das wollte ich doch kurz erwähnen. Ja, dann gab es von den Sozialpiraten eine spontane Demo. Jürgen hat es ja schon, Enervigo hat es schon angedeutet. Es gab ja am letzten am Montag gab es ein Right to Know Day in Mainz. Das ist war eine Veranstaltung, wo man sich über das Informationsfreiheitsgesetz informieren konnte. Im Landtag fand diese Veranstaltung statt und es waren auch NGOs eingeladen, die halt dort so ein paar Sachen ausgestellt haben. Nun, wir haben da vor dem Landtag protestiert und haben halt darauf aufmerksam gemacht, dass eben dieses Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel im sozialen Bereich doch ziemlich ausgelöchert wird. Also zum Beispiel die Telefonlisten werden nicht bekannt gegeben und das war halt unser Thema. Da haben wir halt ein Plakat gemacht und auch Flyer verteilt, konnten also 30 Minuten vor dem Landtag stehen. Dann kamen zwei nette Polizisten auf uns zu und baten uns doch, sich etwas weiter zu entfernen, weil wir uns in der Bannmeile noch aufgehalten haben. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei den Passanten halt Flyer verteilt und es waren auch einige ganz interessante Gespräche dazu. Ja, dann ganz kurz noch, es findet ein Infostand statt bei dem Landesparteitag in Hessen von den Sozialpiraten. Dann wurde Michael Berndt auch zum Fachbeauftragten der AG BGE gewählt. Also er ist unser BGE-Fachbeauftragter. Auch das möchte ich noch kurz erwähnen. Die Termine stehen auch 307 bis 309 an. Und dann habe ich noch ganz kurz eine kleine persönliche Notiz am Rande. Ich bin ja sehr häufig auf der Straße, mache bestimmte Aktionen, die werden auch zum Teil bei der Flaschenpost publiziert oder hier bei den Lokalzeitungen. Aber mich hat so ein bisschen gestört, mir ist das eigentlich ein bisschen zu wenig. Und dann habe ich mir gedacht, schon seit längerer Zeit, ich mache einfach kleine Videoreportagen darüber. Und ich war ja jetzt in Berlin vor 14 Tagen und da habe ich drei kleine Berichte mitgebracht und in Zeile 313 habe ich den ersten Bericht schon mal reingesetzt. Die anderen werden dann, die nächsten drei Berichte werden noch diese Woche fertig werden. Unter anderem auch ein Interview mit Michael Berndt als Themenbeauftragter für Energiepolitik. Das war's dann von meiner Seite und wenn noch Fragen sind, gerne. Ich habe eine Frage gehört, glaube ich. Ja, richtig. Es gibt eine Interviewanfrage von der Novelle. Hast du die E-Mail von mir erhalten? Moment, nee. Also jetzt, ich weiß, ich habe aber noch nicht alles gelesen. Wann ist sie denn rausgegangen? Rausgegangen nicht. Ich habe es gestern, glaube ich, zugeschickt. Das ist eine Weiterleitung, ist bei uns angekommen, bei der Bundes-PR. Das sind wohl 5 oder 6 Fragen zum BGE. Ja, wunderbar. Kannst du mir das nochmal zuschicken? Also ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, also gelesen habe ich es ja auf jeden Fall noch nicht. Okay, das ist an @online.de, ne? Ja, genau. Okay, dann habe ich die richtige Adresse. Ich schick's nochmal zu. Danke. Ja, okay, danke. Noch eine kurze Bemerkung von mir. Du hast ja erwähnt, dass ich als Fachbeauftragter von euch gewählt worden bin. Finde ich gut, vielen Dank. Ist ja für mich schon länger ein Thema, das BGE, aber ich habe natürlich auch erwähnt, dass ich die nächsten Monate, bis unser Orangebuch fertig ist, mich da nicht inhaltlich aktiv einbringen kann. Ja, das ist okay, da haben wir auch Verständnis zu oder für. Jo. So, dann weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gesundheit. Wolfgang Trenner, ist der hier? Hubert? Energiepolitik. Jetzt bitte ich dich trotzdem nochmal kurz, Michael, dich nicht allzu lang zu fassen, weil ich jetzt Patrick schon im Kanal sehe. Jetzt spüre ich schon den Atem des Datenschutzes im Packen. Ja, ich probiere es in einer Minute. Nachhaltigkeitsgipfel der UN. Der Papst ist da aufgetreten mit einer guten Rede. Interessanterweise hat die Evangelische Kirche auch nachgezogen mit einem Positionspapier. Das finde ich insofern spannend, weil sich jetzt die Kirchen doch massiv versuchen einzumischen in eine Postwachstumsökonomie-Nachhaltigkeitsdiskussion. Des Weiteren bin ich mit Annette bei der ATTAC-Tagung Gutes Leben ohne Armut und Klimakollaps von ATTAC in Hannover. Und ich hatte Kontakt mit dem Bundesumweltamt, einmal ein längeres Telefongespräch mit der Frau Dr. Pur zu einer Studie, die das Bundesumweltamt im letzten Jahr herausgegeben hat. Da hatten wir einige Dinge, die wir nicht ganz verstanden haben und nicht akzeptieren wollten. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten und interessanterweise sind das Punkte, die in einer Nachfolgestudie auch vom Bundesumweltamt überarbeitet werden. Grundsätzlich hat sich herausgestellt, dass wir mit unseren Ansätzen im Orangebuch Energiepolitik aber ziemlich auf der Linie des Umweltbundesamtes sind. Und dann war ich gestern noch bei einer Infoveranstaltung. Wir haben ja Stress mit unserem Windkraftausbau an Land. Landkreis hat eingeladen, auch einen Referenten mit Kollegen vom Umweltbundesamt zum Thema Infraschall von Windkraftanlagen. Das war schon eine heftige Veranstaltung, weil also die Referenten doch von den Zuhörern, auch von mir, sehr in Frage gestellt wurden. Ich habe das ja kurz skizziert. Also letztlich gipfelte das in einer Bemerkung eines Zuhörers, der zum Schluss dem Landrat sagte, also er würde ja viel von dem Landrat halten, aber wie es denn zu der Auswahl dieser Referenten gekommen sei. Soweit. Gut, danke für die Selbstbeschränkung. Gibt es Nachfragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir jetzt, ich mache nochmal kurz die schnelle Sammelabfrage, Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz implizit, NSA-Skandal, Queer, freie Netze, Außen- und Sicherheitspolitik. Ist da jemand da? Datenschutz, ja. Ja, da sagte ich jetzt implizit, weil ich davon ausgehe, dass ihr eure Themen jetzt halt gleich in eurer eigenen Sitzung nochmal sehr ausführlich behandelt. Deswegen hätte ich euch jetzt quasi hinten angehängt. So, machen wir das. Gut, dann nehme ich noch kurz Bildung, Forschung, Wissenschaft dran mit Alkohol und schließe danach schon gleich die Sitzung, bevor wir euch noch mehr Zeit wegnehmen. Alkohol, bitte. Also ich kann es ganz kurz machen, es hat sich nicht viel ergeben. Ich bin neben der externen Vernetzung auch dabei, das Themenbeauftragten-Treffen zu planen, was ja nächste Monat stattfindet. Ansonsten gibt es nichts Neues, aber steht im Pad. Schönen Tag noch. Das ist natürlich die effizienteste Methode. Gut, dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle jetzt einfach mit 8 Minuten Verspätung für heute die Sitzung schließen. Es ist 21.08 Uhr. Ich bitte darum, die Aufnahme einzustellen und dann eine neue anzufertigen für die AG Datenschutz, falls Sie das wünschen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.